Lotterie für alleinstehende Frauen, Ü30. Sponsert bei Live und Facebook. Ein Minidrama in 3 Akten. Besetzung: A. Eine Frau als szenischer Monolog. B. Eine Frau und Mann. B1. Frau trägt Text monologisch vor. Mann sagt jeweils die direkte Rede darin auf. Interagiert pantomimisch. B2. Los, Nummer 1, 2, 3 wird von Mann 1, 2, 3 in der Ich-Form Epilog von Frau vorgetragen. Zusammenfassung Prolog aus dem Off. Jedes Los gewinnt. Und auch Sie, Gnädigste, können mit Ihrer Facebook-Teilnahme bei den attraktiven Männerpreisen doch gar nicht verlieren. Greifen Sie zu, Sie werden schließlich nicht immer 30 sein. Los Nummer 1. Das erste Los, das ich auf Facebook zog, war ein Koet namens Verse Macher, der in der Hauptstadt lebte und recht bekannt für seine Reime war. Koet ist ein Kompositum aus den Substantiven Kot und Poet. Verse stürzte sich nach meiner Freundschaftsanfrage sogleich in einen Online-Dialog, den ich zunächst für Offenheit und Lust am kollegialen Austausch hielt. Verse genoss einen grandiosen Ruf, sah gut aus und kleidete sich mit einer Prise spitzbübischer Coolness, sagte kluge Dinge, wurde beim richtigen Verlag verlegt und saß an den richtigen Hebeln. Zunächst gab er mir nur ein paar literarische Tipps, führte ein paar unverbindliche Messenger-Gespräche, fragte nach einem Treffen, nach einem Café. Ich dachte, endlich mal einer, der alle Tassen im Schrank hat, dem Literatur und Lyrik genauso viel bedeuten wie mir und der ebenso sexy wie anständig ist. Mr. Makellos eben. Ins Wanken geriet dieser Eindruck, als mir ein befreundeter Maler erklärte, dass Mr. Makellos verheiratet war. Die Kinder stammten zwar aus einer früheren Ehe, aber eine aktuelle Gemahlin gab es nichtsdestotrotz. Sie war älter, jedoch auch deutlich schlanker, schöner und erfolgreicher in der Schreibwelt als ich. Der Hansel hatte also längst schon eine, der Literatur und Lyrik genauso viel bedeuteten wie mir. Ihm fehlte lediglich die Wix-Vorlage für sein Glück. Seltsam daran war nur, dass die halbe Portion Brad Pitt es bei Jennifer Aniston statt Angelina Jolie suchte. Eines Nachmittags zog Verse schließlich die Flirtzügel an und fragte mich per Messenger, welche Art von Mann mir denn zusagen würde, schmiedete mit mir Projektpläne kreativer Art und bot mir, als ich aufgrund eines neuen Jobs zur Wohnungssuche in die Hauptstadt fahren musste, ganz selbstlos an, ein paar Nächte in seinem Gästezimmer zu übernachten, wenn die Kinder nicht da wären. Dass sich Angelina Jolie indessen auf Geschäftsreise befand und im Allgemeinen auf mehrere Städte verteilt lebte, blieb unerwähnt. Ich lehnte ab. 2 Wochen später hatte Mr. Makellos bereits vergessen, dass ich in die Hauptstadt gezogen war und tat bei einer Vernissage, der wir beide beiwohnten, so als würde er mich nicht kennen. Über eines wundere ich mich allerdings noch heute. Bei wem die Ehefrau sonst so als Kind mit verbucht wird. Los Nummer 2. Schriftsteller bekam ich das erste Mal auf seiner Lesetour zu Gesicht, die ihn fern der Hauptstadt durch den Süden des Landes jagte. Er schaute zufällig beim Signieren eines seiner Bücher hoch, wenn die Freundinnen, die mich mitgebracht hatten, ein Autogramm von ihm wollten und blieb mit dem Blick an mir hängen. Der Blick hatte etwas Schockiertes. Im Laufe der nächsten Monate liefen wir uns immer wieder auf Buchmessen und Kulturveranstaltungen über den Weg, bis diese Aufeinandertreffsequenz darin mündete, dass wir beide in der gleichen Stadt wohnten. Da Schrift jedoch trotz seiner Bekanntheit als Kautor eine gewisse Schäume gegenüber hegte, blieb es lange Zeit beim Anstarren und gemeinsamen Smalltalk-Runden auf Events, in denen er seine Ehefrau, seine Kinder sowie sein gesamtes perfektes Leben vor den anderen zu betonen wusste. Kautor ist ein Kompositum aus dem Verb wiederkauen und dem Substantiv Autor. Dennoch schwirrten ständig junge Frauen um ihn herum, die man getrost als Groupies bezeichnen könnte und deren Flirts er lächelnd ertrug, ohne darauf einzugehen. Immerhin wäre er glücklich verheiratet und interessiere sich nicht dafür. Literatur. Darum. Ausschließlich darum ginge es ihm, meinte er. Ich dachte, endlich mal einer, der alle Hormone im Schrank hat, dem Literatur und Lyrik genauso viel bedeuten wie mir und der nicht seine Ehefrau verschweigt. Mr. Makellos eben. Vielleicht ließe sich ja eine Freundschaft etablieren, wenn schon die Fronten geklärt und wir auf Facebook bereits befreundet sind. Kurz darauf zog ich aufgrund meines Jobwechsels in die Hauptstadt um. Am Wochenende vor meinem Umzug hatten wir uns nach einer seiner Lesungen auf ein Bier verabredet und setzten den Plan, nachdem ich Schrift per Messenger kontaktiert und seine Ankunft in der Hauptstadt im Rahmen eines Filmfestivals mitgeteilt hatte, zu meinem großen Erstaunen um. Wir trafen uns in meinem Kiez in einer Bar um die Ecke, die hell genug für den Nachmittag und dunkel genug für einen Drink war, und blieben dort 8 Stunden lang. Es gab Wein, gutes Essen und Diskussionen über Literatur, die zeitgenössische wie die Retrospektive. Anekdoten aus unserer Jugend und Geschichten aus seinem Dasein als literarischer Star, der alles zu haben schien, was man so braucht, und alles zu sein, bis mir auffiel, wie knülle er war. Plötzlich schob Schrift seine Hand über meine auf dem Tisch. Aphrodite hielt verschreckt den Atem an. Sie starrte nach links, starrte nach rechts, der Ehering an Schrifts Hand machte blink, blink und er zwinker, zwinker. Sie erinnerte sich an seinen Sohn, dem sie einmal begegnet war, und zog die Hand weg. »Oh, schon so spät, wollen wir nicht langsam gehen?« brummelte sie. Er bezahlte. Draußen, beim Entlanggehen der halbdunklen Straße, stellte sich jedoch heraus, dass er seinen letzten Zug verpasst hatte und den nächsten erst um 4 oder 5 Uhr morgens nehmen könne. Also standen wir da, vor der U-Bahn-Station, und ich spürte, wie 100 Kilogramm Knülle-Kautoschaft gemächlich auf meine Schultern stiegen. Ich bekam Migräne. Auf seine Frage, ob bei mir nicht zufällig eine Couch frei wäre, antwortete ich eloquent diplomatisch mit »Nö«. Schrift nahm es mir nicht übel. Er verabschiedete sich höflich und ging, zusammen mit unserer Freundschaft, dahin, in die Abgründe des unterirdischen Verkehrslebens. Über eines wundere ich mich allerdings noch heute, wie es ist, eine literarisch versierte Alkoholleiche zu vögeln. Los Nummer 3. Das dritte Lotterielos brauchte auf Facebook über 1 Jahr, um sich zu rühren. Vielleicht lag es daran, dass er nicht Literat, sondern Pusiker war und das gesprochene Wort bis dahin nur stumm zu begleiten wusste. Pusiker ist ein Kompositum aus den Substantiven Pussy und Musiker. Nach meinem Umzug fasste Bam Bam jedoch Mut und lud mich zu einem seiner Konzerte in der Hauptstadt ein. Ich hielt mich zuerst bedeckt. In den nächsten Tagen plauderten wir aber so locker und entspannt auf Facebook, dass ich dachte, Sie wissen schon, endlich mal einer, der alle Noten im Schrank hat, dem Sprache und Musik genauso viel bedeuten wie mir und der seine Frau nicht hintergeht, weil er gar keine hat. Mr. Makellos eben. Ich sagte zu. Am nächsten Morgen fragte mich Bam Bam voller Vorfreude im Messenger, ob wir schon so weit wären. Soweit wofür? Erkundigte ich mich verwirrt. Er käme doch ursprünglich aus einer anderen Stadt und bräuchte eine Übernachtung, erklärte er. Ob ich in Frage käme? Ich schloss die Augen. Ein ausgewachsener Mann, den ich noch nie in meinem Leben getroffen hatte, würde nach seinem Konzert, bei dem ich ihm den ganzen Abend zujubeln müsste, mich anschließend als Bed and Breakfast nutzen? Nein, nein, nein, nein, nein. Ich lehnte ab. Über eines wundere ich mich allerdings noch heute, ob er es wirklich so gut krachen lässt, wie behauptet. Epilog! Eine Woche später gab ich die Männer auf und bestellte mir im Online-Shop den ersten Vibrator meines Lebens. No fuss, no muss, dachte ich, als ich ihn auspackte. Endlich mal einer, dem Good Vibrations genauso wichtig sind wie mir. Mr. Makellos eben. Ich schaltete ihn an. Mr. Makellos, But a fact.